Dankeschön. I said, yo! Yo! I said, yo, Dango! Yo, Dango! I said, yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Gut, der nächste Titel heißt What's Love? Thank you. Dankeschön. Danke, tschüss. Tschüss. Machen wir das wieder bei der Lusttanze. Wenn man nicht mehr weiter ist, fängt man wieder von vorne an. Wir machen jetzt den Lieblingstitel vom Ali.